manche nicht sah, obwohl unsere Rasse bestand. Die Verfälschung des Blutes, sie rückte so nah, die Teufel wurden schnell verbrannt. Meine Kinder, was hast du geschaffen? Du hast uns nach Blut bewahrt. Und wollten die Juden auf alles sich raffen, denn es hat uns manches erspart. Er war ein Mann, so hart und fest, dem Reiche Treue geben. Im Kampfe gegen die Judenpest, nur wenige ließe leben. Meine Kinder, was hast du geschaffen? Du hast uns nach Blut bewahrt. Und wollten die Juden auch alles sich raffen, denn es hat uns manches erspart. Und wollten die Juden auch alles sich raffen, denn es hat uns manches erspart. Und wollten die Juden auch alles sich raffen, denn es hat uns manches erspart. Mag auf die Lügen, die Teufel heben, die noch die Sünde belohnt. Und wird es so einen nicht wiedergeben, Heinrich Händler, es hat sich gelohnt. Meine Kinder, was hast du geschaffen? Du hast uns das Blut bewahrt. Und wollten die Juden auch alles sich raffen, denn es hat uns manches erspart.